Erster im 11. Jahr, im 3. Monat, am 1. Tag des Monats, sprach der Herr zu mir, zweiter Menschensohn, sprich zum Pharao, dem König von Ägypten, und zu seinem ganzen Stolz, wem bist du in deiner Größe gleich? Dritter sie, ein Zedernbaum stand auf dem Libanon. Er hatte schöne Äste und spendete viel Schatten. Er war sehr hoch, und seine Spitze reichte bis in die Wolken. Vierter viel Wasser hatte den Baum groß gemacht und ihn hoch wachsen lassen. Das Wasser umgab den Ort, wo er gepflanzt war, und es schickte seine Bäche zu allen Bäumen auf dem Feld. Fünfter deshalb war er höher als alle anderen Bäume auf dem Feld. Seine Zweige wurden zahlreicher und seine Äste länger, weil er so viel Wasser bekam. Sechster in seinen Zweigen nisteten viele verschiedene Vögel, und unter seinen Ästen bekamen alle Tiere des Feldes ihre Jungen. In seinem Schatten lebten viele Völker. Siebter der Baum war sehr schön und groß, und seine Zweige waren lang, denn seine Wurzeln hatten viel Wasser. Achter keine Zeder im Garten Gottes war so groß wie er. Auch Zypressen und Platanen konnten ihm mit ihren Zweigen und Ästen nicht gleichen. Kein Baum im Garten Gottes war so schön wie er. Neunter ich hatte ihn sehr schön gemacht mit seinen vielen Zweigen, und alle Bäume in Eden, die im Garten Gottes standen, beneideten ihn. Zehnter deshalb sagt der Herr, Jahwe, weil der Baum so hoch gewachsen ist und seine Spitze bis in die Wolken reichte, und weil er wegen seiner Höhe sehr stolz wurde, elfter deshalb habe ich ihn einem mächtigen Herrscher unter den Völkern übergeben. Dieser sollte mit ihm nach seiner Bosheit verfahren, bis ich ihn vertrieben hätte. Zwölfter fremde und sehr grausame Völker fällten den Baum und warfen ihn um. Seine Zweige fielen auf die Berge und in alle Täler, und seine Äste lagen zerbrochen in allen Bachtälern des Landes. Alle Völker der Erde verließen seinen Schatten und ließen ihn liegen. Dreizehnter auf seinem gefällten Stamm wohnten nun alle Vögel des Himmels, und alle Tiere des Feldes kamen zu seinen Ästen. Vierzehnter dies geschah, damit kein Baum am Wasser wieder so hoch wachsen und seine Spitze in die Wolken strecken würde. Auch sollten die mächtigen Bäume, die viel Wasser trinken, nicht stolz auf ihre Höhe sein. Denn sie alle sind dem Tod geweiht und müssen in die Unterwelt hinabsteigen, zu den Menschen, die ins Grab gegangen sind. 15. So spricht der Herr, Jahwe, an dem Tag, als der Baum in die Unterwelt hinabstieg, ließ ich das Wasser um ihn trauern und hielt seine Strömung zurück. Die vielen Wasser wurden gestoppt. Ich hüllte den Libanon in Trauerkleidung wegen ihm, und alle Bäume des Feldes wurden schwach wegen ihm. 16. Durch den Lärm seines Falls ließ ich die Völker zittern, als ich ihn in die Unterwelt stieß, zu denen, die ins Grab gegangen sind. Dort in der Unterwelt trösteten sich alle Bäume Edens, die besten und schönsten Bäume des Libanon, die viel Wasser getrunken hatten. 17. Auch sie stiegen mit ihm in die Unterwelt hinab, zu denen, die durch das Schwert getötet wurden. Das waren die, die in seinem Schatten gelebt hatten, inmitten der Völker. 18. Wem konntest du an Herrlichkeit und Größe unter den Bäumen Edens gleichen? Aber du wirst mit den Bäumen Edens in die Unterwelt gestoßen werden. Du wirst unter den Unbeschnittenen liegen, bei denen, die durch das Schwert getötet wurden. Das ist der Pharao und all sein Stolz, spricht der Herr, Jahwe.